Was wirst du tun, wenn das System, in dem du lebst, eines Tages versagt und dir nicht mehr hilft? Was wirst du tun, wenn das Übel eines Tages deinen Nächsten oder dich selbst trifft? Was wirst du tun in dieser Zeit, wenn du darauf überhaupt nicht vorbereitet bist? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun, Neoja? Wenn die Dunkelheit erst einmal Einzug hält und wenn um dich herum alles zerfällt, wenn Ja seine Liebe allein übrig bleibt, ich weiß ja ganz genau, ey, dann ist es an der Zeit. Dann sprichst du wahre Worte oder sind es leere Hüllen? Denn nicht mal Prophezeiungen, die werden sich erfüllen. Ey, sprichst du wahre Worte oder sind es leere Hüllen? Denn nicht mal Prophezeiungen, die werden sich erfüllen. Was wirst du tun, wenn das System, in dem du lebst, eines Tages versagt und dir nicht mehr hilft? Was wirst du tun, wenn das Übel eines Tages deinen Nächsten oder dich selbst trifft? Was wirst du tun in dieser Zeit, wenn du darauf überhaupt nicht vorbereitet bist? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun, Neoja? Die Dunkelheit ist weit und auch so breit. Nur wenige Menschen um uns um, die scheinen auch bereit. Doch ich weiß ganz genau, jetzt kommt eine neue Zeit. Und das ist der Ort und jetzt ist es soweit. Erkennen wir die Not und auch das Leid. Und stehen wir stark, ich sag bald Einheit. Denn bitte vergesst niemals, wir müssen stark sein. In dieser Zeit werden wir auf Rechten übrig bleiben. Was wirst du tun, wenn das System, in dem du lebst, eines Tages versagt und dir nicht mehr hilft? Was wirst du tun, wenn das Übel eines Tages deinen Nächsten oder dich selbst trifft? Was wirst du tun in dieser Zeit, wenn du darauf überhaupt nicht vorbereitet bist? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun, Neoja? Doch sei nie betrübt, weil es einen Ausweg gibt. Denn wer vertraut, ich weiß, der ist auch beschützt. Und wer die Liebe lehrt, dem die Liebe widerfährt. Und wer die Liebe lebt, den die Liebe auch ernährt. Tust du Gutes, erntest du die Krone und den Thron. Tust du Böses, erntest du nur Schande und Hohn. Und deine Seele sei gesegnet, wenn du sie kennst. Und dein reines Herz dein eigen nennst. Was wirst du tun, wenn das System, in dem du lebst, eines Tages versagt und dir nicht mehr hilft? Was wirst du tun, wenn das Übel eines Tages deinen Nächsten oder dich selbst hilft? Was wirst du tun in dieser Zeit, wenn du darauf überhaupt nicht vorbereitet bist? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun, Neoja?